Allein aus dem Unsinn dieser wirtschaftsfriedlichen Eroberung der Welt war auch sofort der Unsinn des Dreibundes klar und verständlich. Mit welchem Staate konnte man sich denn da überhaupt sonst verbünden? Mit Österreich zusammen vermochte man allerdings nicht auf kriegerischer Eroberung selbst in Europa ausgehen. Gerade darin aber bestand vom ersten Tage an die innere Schwäche des Bundes. Ein Bismarck konnte sich diesen Notbehelf erlauben, allein dann doch noch lange nicht jeder stümperhafte Nachfolger, am wenigsten jedoch zu einer Zeit, da wesentliche Voraussetzungen auch zu dem Bismarckschen Bündnis längst nicht mehr vorhanden waren. Denn Bismarck glaubte noch in Österreich einen deutschen Staat vor sich zu haben. Mit der allmählichen Einführung des allgemeinen Wahlrechts aber war dieses Land zu einem parlamentarisch regierten undeutschen Wirrwarr herabgesunken. Nun war das Bündnis mit Österreich auch rassepolitisch einfach verderblich. Man duldete das Werden einer neuen slawischen Großmacht an der Grenze des Reiches, die sich früher oder später ganz anders gegen Deutschland einstellen musste als zum Beispiel Russland. Dabei musste das Bündnis selber von Jahr zu Jahr innerlich hohler und schwächer werden, in demselben Verhältnis, in dem die einzigen Träger dieses Gedankens in der Monarchie an Einfluss verloren und aus den maßgebendsten Stellen verdrängt wurden. Schon um die Jahrhundertwende war das Bündnis mit Österreich in genau dasselbe Stadium eingetreten wie der Bund Österreichs mit Italien. Auch hier gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man war im Bunde mit der Habsburger Monarchie oder man musste gegen die Verdrängung des Deutschtums Einspruch erheben. Wenn man aber mit so etwas erst einmal beginnt, pflegt das Ende meistens der offene Kampf zu sein. Der Wert des Dreibundes war auch schon psychologisch ein bescheidener, da die Festigkeit eines Bundes in eben dem Maße abnimmt, je mehr er sich auf die Erhaltung eines bestehenden Zustandes an sich beschränkt. Ein Bund wird aber umgekehrt umso stärker sein, je mehr die einzelnen Kontrahenten zu hoffen vermögen, durch ihn bestimmte greifbare expansive Ziele erreichen zu können. Auch hier wie überall liegt die Stärke nicht in der Abwehr, sondern im Angriff. Dies wurde auch von verschiedenen Seiten schon damals erkannt, leider nur nicht von den sogenannten Berufenen. Besonders der damalige Oberst Ludendorff, Offizier im großen Generalstab, wies in einer Denkschrift des Jahres 1912 auf diese Schwächen hin. Natürlich wurde der Sache von Seiten der Staatsmänner keinerlei Wert und Bedeutung zuerkannt. Wie denn überhaupt klare Vernunft anscheinend nur für gewöhnlich Sterbliche zweckmäßig in Erscheinung zu treten hat, grundsätzlich aber ausscheiden darf, so wie es sich um Diplomaten handelt. Es war für Deutschland nur ein Glück, dass der Krieg im Jahre 1914 über den Umwege über Österreich ausbrach, die Habsburger also mitmachen mussten. Wäre es nämlich umgekehrt gekommen, so wäre Deutschland allein gewesen. Niemals hätte der Habsburger Staat sich an einem Kampfe zu beteiligen vermocht oder auch selbst beteiligen wollen, der durch Deutschland entstanden wäre. Was man später an Italien so verurteilte, wäre dann schon früher bei Österreich eingetreten. Man würde neutral geblieben sein, um so wenigstens den Staat vor einer Revolution gleich zu Beginn zu retten. Das österreichische Slawentum würde eher die Monarchie schon im Jahre 1914 zerschlagen haben, als dass es die Hilfe für Deutschland zugelassen hätte. Wie groß aber die Gefahren und Erschwerungen, die der Bund mit der Donaumonarchie mit sich brachte, waren, vermochten damals nur sehr wenige zu begreifen. Erstens besaß Österreich zu viele Feinde, die den morschen Staat zu beerben gedachten, als dass nicht im Laufe der Zeit ein gewisser Hass gegen Deutschland entstehen musste, indem man nun einmal die Ursache der Verhinderung des allseits erhofften und ersehnten Zerfalls der Monarchie erblickte. Man kam zur Überzeugung, dass Wien zum Schlusse eben nur auf dem Umweg über Berlin zu erreichen sei. Damit aber verlor zweitens Deutschland die besten und aussichtsreichen Bundesmöglichkeiten. Ja, an ihre Stelle trat immer größere Spannung mit Russland und selbst Italien. Dabei war in Rom die allgemeine Stimmung ebenso sehr deutschfreundlich, wie sie österreichfeindlich im Herzen auch des letzten Italieners schlummerte, öfter sogar hellauf brannte. Weil man sich nun einmal auf Handels- und Industriepolitik geworfen hatte, war zu einem Kampfe gegen Russland ebenfalls nicht der geringste Anlass mehr vorhanden. Nur die Feinde beider Nationen konnten daran noch ein lebendiges Interesse besitzen. Tatsächlich waren es auch in erster Linie Juden und Marxisten, die hier mit allen Mitteln zum Kriege zwischen den beiden Staaten schürten und hetzten. Endlich aber musste drittens dieser Bund für Deutschland eine ganz unendliche Gefahr deshalb in sich bergen, weil es nun einer dem Bismarckschen Reiche tatsächlich feindlich gegenüberstehenden Großmacht jederzeit mit Leichtigkeit gelingen konnte, eine ganze Reihe von Staaten gegen Deutschland mobil zu machen, indem man ja für jeden auf Kosten des österreichischen Verbündeten Bereicherungen in Aussicht zu stellen in der Lage war. Gegen die Donaumonarchie war der gesamte Osten Europas in Aufruhr zu bringen, insbesondere aber Russland und Italien. Niemals würde die sich seit König Eduards eingeleiteten Wirken bildende Weltkoalition zustande gekommen sein, wenn nicht eben Österreich als der Verbündete Deutschlands ein zu verlockendes Erbe dargestellt hätte. Nur so ward es möglich, Staaten mit sonst so heterogenen Wünschen und Zielen in eine einzige Angriffsfront zu bringen. Jeder konnte nur hoffen, bei einem allgemeinen Vorgehen gegen Deutschland auch seinerseits eine Bereicherung auf Kosten Österreichs zu erhalten. Dass nun diesem Unglücksbunde auch noch die Türkei als stiller Teilhaber anzugehören schien, verstärkte diese Gefahr auf das Außerordentlichste. Die internationale jüdische Weltfinanz brauchte aber diese Lockmittel, um den lang ersehnten Plan einer Vernichtung des in die allgemeine überstaatliche Finanz- und Wirtschaftskontrolle noch nicht sich fügenden Deutschlands durchführen zu können. Nur damit konnte man eine Koalition zusammenschmieden, stark und mutig gemacht, durch die reine Zahl der nun marschierenden Millionenheere bereit, dem gehörnten Siegfried endlich auf den Leib zu rücken. Das Bündnis mit der Habsburger Monarchie, das mich schon in Österreich immer mit Missmut erfüllt hatte, begann nun zur Ursache langer innerer Prüfungen zu werden, die mich in der Folgezeit nur noch mehr in der schon vorgefassten Meinung bestärkten. Ich machte damals schon in den kleinen Kreisen, in denen ich überhaupt verkehrte, kein Hehl aus meiner Überzeugung, dass dieser unselige Vertrag mit einem zum Untergange bestimmten Staat auch zu einem katastrophalen Zusammenbruch Deutschland führen werde, wenn man sich nicht noch zur rechten Zeit loszulösen verstünde. Ich habe in dieser meiner felsenfesten Überzeugung auch keinen Augenblick geschwankt, als endlich der Sturm des Weltkrieges jede vernünftige Überlegung ausgeschaltet zu haben schien und der Taumel der Begeisterung die Stellen mitergriffen hatte, für die es nur kälteste Wirklichkeitsbetrachtung geben durfte. Auch während ich selbst an der Front stand, vertrat ich, wo immer diese Probleme besprochen wurden, meine Meinung, dass der Bund je schneller, desto besser für die deutsche Nation abgebrochen werden müsste und dass die Preisgabe der habsburgischen Monarchie dafür überhaupt kein Opfer wäre, wenn Deutschland dadurch eine Beschränkung seiner Gegner erreichen könnte. Denn nicht für die Erhaltung einer verluderten Dynastie hatten sich die Millionen den Stahlhelm aufgebunden, sondern vielmehr für die Rettung der deutschen Nation. Einige Male vor dem Krieg schien es, als ob wenigstens in einem Lager ein leiser Zweifel an der Richtigkeit der eingeschlagenen Bündnispolitik auftauchen wollte. Deutsch-konservative Kreise begannen von Zeit zu Zeit vor zu großer Vertrauensseligkeit zu warnen, allein es war dies, wie eben alles Vernünftige, in den Wind geschlagen worden. Man war überzeugt, auf dem rechten Weg einer Eroberung der Welt zu sein, deren Erfolg ungeheuer, deren Opfer gleich null sein würden. Den bekannten Unberufenen aber blieb wieder einmal nichts anderes übrig, als schweigend zuzusehen, warum und wie die Berufenen geradewegs in das Verderben marschierten, das liebe Volk wie der Rattenfänger von Hameln hinter sich herziehend.